Gleich geht's los mit dem Kinderhörspiel. Aber wir haben noch viele andere spannende Themen im Kakadu-Kinder-Podcast. Hör doch mal rein. Auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Der Kinderpodcast. Der Sandelf. Hörspiel für Kinder von Mario Göpfert. Nach der Erzählung von Edith Nesbitt. Für mich als im warmen, trockenen Sand zu liegen. Feinkörnig muss er sein. Vor allem schön locker, sodass ich mich rasch einbuddeln kann, wenn es zu regnen beginnt. Uah, wie ich Wasser verabscheue. Schon das leise Platschen der Regentropfen reicht hin, damit sich mir vor Grauen das Fell sträubt. Ich bin schließlich kein Frosch. Mein Zuhause sind die Dünen. In frühen Zeiten war hier ein Meer, jetzt hat es sich zurückgezogen. Die Dünen sind geblieben. Disteln wachsen auf ihnen, auch Heidekraut. Hin und wieder stecke ich meinen Kopf aus dem Sand und schaue nach dem Rechten. Eines Tages zum Beispiel musste ich feststellen, dass irgendwelche Menschen angefangen hatten, ein großes, hässliches Loch in die Dünen zu graben. Keine Ahnung, wozu sie all den Sand brauchen. Menschen sind mir ein Rätsel. Ich gehe ihnen lieber aus dem Weg. Doch kurz nach meinem Ausflug an die Oberwelt ist es passiert. Robert, graf tiefer. Ja, ich mache ja schon. Gib mir mal den Eimer rüber. Hier. Die Burg muss noch höher. Schau mal, Anthea, was ich gefunden habe. Eine Muschel. Genau, eine Muschel wie vom Meeresstrand. Wie kommt die hierher? Keine Ahnung. Hier liegen noch mehr Muscheln. Wo? Zeig her. Lasst uns weitergraben. Ih, da ist was im Sand. Ich hatte gerade geschlummert, als mich plötzlich so eine kleine, dreiste Kinderhand am Genick packte. Es ist lebendig. Vielleicht eine Schlange. Nein, es hat ein Fell. Ein Maulwurf? Es ist viel größer. Pack mal mit an. Passt auf, dass es euch nicht beißt. Achtung, es wehrt sich. Zieh kräftiger. Gut so. Mann, was ist das? Es hat Ohren wie eine Fledermaus und Stielaugen. Da saßen sie nun um mich herum. Ein Mädchen mit Strohhut und einem Gesicht voller Sommersprossen und zwei Jungen mit Haaren so hell wie der Wüstensand. Achtung, es will sich wieder einbuddeln. Stopp, hier geblieben. Lass mich in Frieden. Es hat was gesagt. Quatsch, du hast dich bestimmt verhört. Papageien können auch sprechen, das ist nichts Besonderes. Das ist die Höhe. Ihr buddelt mich hier aus, um mir mitzuteilen, ich sei nichts Besonderes? Verzeihung. Wir wollten dich nicht beleidigen. Wir haben bloß nach Muscheln gesucht. Was bist du eigentlich? Ein Affe oder ein Gnom? Ihr wollt doch nicht behaupten, dass ihr noch nie einen Psammit gesehen habt. Ein Psammi? Nein, Psammit. Das ist griechisch und heißt Sandelf. Jetzt werdet ihr bestimmt gleich fragen, was ist ein Sandelf? Wir wissen, was ein Sandelf ist. Ja, wir haben gerade in der Schule über Sandelfen gesprochen. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ein Sandelf ist eben ein Sandelf, so wie ein Fleischwolf ist. Kannst du es nicht genauer erklären? Du nervst mal wieder? Nee, tu ich gar nicht. Du doofer Bruder. Hör doch endlich auf. Während die drei miteinander stritten, schob sich eine Regenwolke vor die Sonne. Normalerweise hätte ich mich sofort metertief in den Sand eingegraben. Aber dieses kleine Biest von einem Mädchen hielt mich am Nacken fest. Lasst mich sofort los. Warum denn? Weil es gleich zu regnen anfängt. Na und? Ich werde nass. Ist das so schlimm? Wasser kann tödlich für Sandelfe sein. Jetzt übertreibst du. Einmal ist mir die Spitze des 12. Haares meines linken oberen Schnurrbartes nass geworden. Und obwohl das schon viele hundert Jahre her ist, kann ich es noch immer bei feuchtem Wetter spüren. Um Himmels Willen wünscht schnell die Wolke weg. Wie bitte? Sag, ich wünsche mir, dass die Wolke verschwindet. Ich wünsche mir, dass die Wolke verschwindet. Guck mal, es bläst sich ganz doll auf. Hoffentlich platzt es nicht. Die Wolke ist weg. Kannst du zaubern? Nein, nur Wünsche erfüllen, wie jeder normale Sandelf. Du spinnst. Und was ist mit der Wolke? Kannst du wirklich Wünsche erfüllen? Alle, ohne Ausnahme. Das mit der Wolke war bestimmt bloß Zufall. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir auf der Stelle bildschöne Kinder werden. Zufrieden? Wo ist Anthea? Willst du mich veralbern? Hey, wo kommst du denn her? Ich bin Anthea. Das hast du wohl geträumt. Sag mir lieber, wer du bist. Was hast du mit meinem Bruder Cyril angestellt? Ich bin Cyril, aber du nicht Anthea. Wer seid ihr? Wo sind meine Geschwister? Unglaublich. Wenn ich nicht genau wüsste, dass das Roberts Stimme ist. Ja, es sind wirklich unsere Stimmen. Du hast denselben Strohhut wie Anthea. Und Robert hat noch das Pflaster am Daumen. Natürlich, ich habe mir ja gestern mit dem Hammer draufgeschlagen. Was ist mit unseren Gesichtern passiert? Nichts weiter. Wir sind bloß bildschön geworden. Wozu soll das gut sein? Morgen werden dir alle Mädchen in der Stadt nachlaufen. Das fehlte noch. Hast du einen Taschenspiegel bei dir? Warte, ja. Oh nein, das soll ich sein? Wo sind meine Sommersprossen? Wer hat mir die Wangen rot gefärbt? Und wieso habe ich plötzlich blaue Augen? Du siehst aus wie so ein blöder Weihnachtsengel. Und soll ich dir sagen, wie du aussiehst? Wie einer von diesen goldgelockten Lackaffen aus Mamas Modejournalen. Und wie sehe ich aus? Wie ein gepuderter Chorknabe. Wie ein vertrottelter Märchenprinz. Los, nach Hause. Mama wird Augen machen. Bin ich wirklich so schön? Man kann richtig Angst kriegen. Wartet nicht so schnell. Typisch Menschen. Kaum habe ich ihnen ihren Wunsch erfüllt, schon bin ich Luft für sie. Doch statt mich zu ärgern, legte ich mich lieber gemütlich in den Sand. Lange werden sie mich nicht in Ruhe lassen, dachte ich mir. Und tatsächlich, kaum 3 Sandelf-Wimpernschläge später, was etwa 2 Stunden entspricht, sah ich sie heranschleichen. Noch immer bildschön, aber mit finsteren Mienen. Nicht zu fassen. Wie konnte das geschehen? Schade, dass Papa verreist ist. Der hätte uns bestimmt erkannt. Na, ihr Hübschen. Mach dich bloß nicht lustig über uns. Wohl nicht zufrieden. Es war ein saudämlicher Wunsch. Wie gesagt, ich erfülle jeden Wunsch. Auch einen saudämlichen. Ich dachte, wenn wir bildschön sind, werden alle Leute nette zu uns sein. Denkste! Die haben uns angeglotzt, als wären wir Marsmännchen. Die Metzgerfrau wollte uns keine Wurstenden geben, wo wir sonst immer Wurstenden bei ihr kriegen. Und eure Mutter hat euch nicht einmal ins Haus gelassen. Was wollt ihr? Wir haben Hunger. Bettelt woanders. Wir sollten doch zum Mittag wieder da sein. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin Robert und das sind Anthea und Cyril. Veralbern kann ich mich selber. Stimmt, wir sind bloß bildschön geworden. Ja, hört auf, euch über mich lustig zu machen, ihr Zuckerpüppchen. Wir machen uns nicht lustig, Mama. Du wagst es, mich Mama zu nennen, du falscher Apoll. Glaubst du, wegen deiner Götternase könntest du dir alles erlauben? Tja, und dann hat eure Mutter die Tür zugeschlagen. Woher weißt du das alles? Du hast uns nachspioniert. Sowas hab ich nicht nötig. Kannst du hell sehen? Nennen wir es Vision. Vision? Sobald ich jemandem einen Wunsch erfüllt habe, bleibe ich mit ihm durch ein magisches Band verbunden. Ich sehe, höre, rieche, wie es ihm mit seinem Wunsch ergeht, solange dieser wirkt. Kannst du meinen Wunsch nicht zurücknehmen? Gewünscht ist gewünscht. Dann wünsche ich mir, dass wir wieder wir selber sind. Ich habe bereits zwei Wünsche erfüllt. Ein dritter geht über meine Kräfte, kommt morgen wieder. Und was sollen wir jetzt tun? Wartet, bis es dämmert. Bei Sonnenuntergang verliert jeder Wunsch seine Macht. Es ist aber noch so lange bis Sonnenuntergang. Wir versuchen ein bisschen zu schlafen. Und dabei gab es heute Mittag Kaninchenkeulen. Hör auf. Und Rotkohl. Sei still. Und Kartoffelklöße. Lass Robert in Frieden. Ist die Sonne schon weitergewandert? Nur ein winziges Stück. Ich hatte mir unsere Ferien anders vorgestellt. Hey, ich habe Kekse in der Hosentasche. Her damit. Da seid ihr ja dem Hungertod noch einmal knapp entronnen. Sag mal, Sammy, seit wann lebst du hier? Ein paar tausend Jährchen werden es schon sein. Sah die Gegend damals auch schon so aus? Völlig anders. In den Bäumen wuchsen statt Blättern Briketts. Ja. Es gab Sträucher, deren Blüten die Form von Tassen hatten. Gegen 5 Uhr nachmittags kamen die Leute zusammen, pflückten die Blüten und tranken ihren Tee daraus. Was haben sich die Leute damals gewünscht? Meist eine ordentliche Portion Essen, ein Megatherium zum Beispiel. Was ist ein Megaterrarium? Kein Megaterrarium. Ein Megatherium, das ist ein Riesenfaultier von der Größe eines Elefanten. Die müssen aber gewaltige Pfannen gehabt haben. Natürlich haben sie es sich schon ausgenommen, zerteilt und fertig gekocht gewünscht. Auch gegrillter Aepyornis maximus war sehr beliebt. Das ist ein Riesenvogel. Seine Eier können so groß werden wie eure Köpfe. Was ist mit dem ganzen Fleisch passiert? Das konnten die Leute unmöglich aufessen. Bei Sonnenuntergang, sobald der Wunsch zu wirken aufhörte, hat sich das Fleisch in Luft aufgelöst. Wenn du nur ein oder zwei Wünsche pro Tag erfüllen konntest, was haben dann die Leute gemacht, die zu spät gekommen sind? Die haben sich einen anderen Sandelf gefangen. Damals gab es eine Menge Sandelfe in dieser Gegend. Jetzt nicht mehr? Sind ausgewandert in die Wüste Gobi. Warum denn? Damals war das Klima hier besser. Monatelang kein Wölkchen am Himmel. Doch irgendwann hat es zu regnen begonnen. Schmuddelwetter ohne Ende. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Nässe sehr unerquicklich, wenn nicht gar tödlich für Sandelfe. Und weshalb bist du geblieben? Hab im Sand gepennt und den Anschluss verpasst. Und nun lasst mich in Ruhe. Bin müde. Natürlich haben sie mich nicht in Frieden gelassen und mir Löcher in den Bauch gefragt. Wollten alles über jene vorzeitlichen Tiere wissen, die Brikettbäume und Teetassensträucher und nach welcher Mode die Leute herumgelaufen sind. So wurde es schließlich Abend. Hast du noch Kekse? Keinen einzigen mehr. Schaut, die Sonne färbt sich rot. Bin ich schon ein bisschen hässlicher geworden? Du siehst immer noch aus wie ein Schnulzensänger. Jetzt taucht sie in die Baumwipfel. Hoffentlich klappt es auch. Mir wird kalt. Anthea, deine Sommersprossen sind wieder da. Deine krumme Nase auch. Ich kann die Narbe an deiner Schläfe wiedererkennen. Schnell nach Hause. Ich wäre gern noch ein Weilchen schön geblieben. Mir sind deine Segelfliegerohren viel lieber. Und mir deine O-Beine. Da es eine trockene Nacht zu werden versprach und ich müde wie 7 Riesenfaultiere war, grub ich mich erst gar nicht ein, sondern kuschelte mich einfach in eine Kuhle und deckte mich mit einer Lage warmen Sandes zu. Das war ein Fehler. Hallo, Sandsami. Ja. Dich gibt's ja wirklich. Denn am nächsten Morgen hatten mich die Kinder schon wieder am Wickel. Wir haben geglaubt, es wäre ein Traum gewesen. Und uns gegenseitig wach zu zwicken versucht. Ja, und was steht heute zu Diensten? Soll ich euch nochmal schön werden lassen? Nein, um Himmels Willen. Das gibt nur Ärger. Mama wollte wissen, wo wir den ganzen Tag gewesen seien. Aha. Wir haben ihr erzählt, dass uns eine Bande bildschöner Kinder gekidnappt und an einem Baum voller Briketts gefesselt habe. aber sie hat uns kein Wort geglaubt. Wir mussten die Kaninchenkeulen, das Rotkraut und die Klöße kalt essen. Oh. Und es gab auch keine gute Nachtgeschichte. Ja, fasst euch kurz. Was wollt ihr? Ich bin heute dran und ich habe einen echten Männerwunsch. Aha, der lautet? Ich wünsche mir, dass wir unermesslich reich werden. Unermesslich ist kein gültiger Maßstab. Bitte konkreter. Dann eben sehr, sehr, sehr reich. Worin soll dieser Reichtum bestehen? Hä? Klugheit, Talent, Witz? Geld. Was für Geld? Scheine? Lieber Münzen. Am besten Goldmünzen. Würde dir diese Sandgrube voll genügen? Klar, das reicht fürs Erste. Ja, dann macht euch am besten vom Acker, bevor ich anfange. Sonst werdet ihr bei lebendigem Leibe begraben. Komm, wir gehen da auf die Düne. Als ob es vom Himmel fiele. Die halbe Grube ist schon voll. Das arme Psami, hoffentlich wurde es nicht selber verschüttet. Ich habe gesehen, wie es sich eingebuddelt hat. Psami ist schließlich nicht blöd. Hey, du da unten, kannst du uns hören? Und ob ich euch hören kann? Ich kann euch auch sehen, wie ihr dort oben steht und vor Staunen euren Mund nicht mehr zubekommt. Jetzt nimmt Cyril einen Anlauf. Der macht einen Hechtsprung mitten in den Münzteich. Juhu, ein Geldbad! Habt ihr schon mal im Geld gebadet? Ist ein irres Gefühl. Ich will auch im Geld baden. Komm, wir springen gemeinsam. Wie Frösche im Schlammtümpel hüpften die drei auf den Goldstücken herum und bewarfen sich mit Münzen. Was machen wir mit all dem Geld? Wir geben es aus, du Dummkopf. Aber das ist ja fremdes Geld. Sieht aus wie Guineas. Was sind Guineas? Das sind Münzen von früher. Psami hat uns reingelegt. Ich habe ihm nicht gesagt, was für Münzen ich will. Dumm gelaufen. Sind sie also nichts mehr wert? Ach, Gold ist immer was wert. Wie kriegen wir das Zeug weg? Eine Schubkarre wäre nicht schlecht. Wir haben aber keine. Ich nehme meine Strümpfe als Beutel. Ich fülle meine Schuhe. In meinen Hof geht auch eine Menge hinein. Sollte nicht einer von uns hier Wache halten? Wozu denn? Damit keine Diebe kommen. In dieser Grube liegt mehr Geld, als alle Menschen auf der Welt zusammen ausgeben könnten. Außerdem ist bei Sonnenuntergang sowieso alles futsch. Ein drolliger Anblick war das, wie die drei bis zu den Knien in den Münzen warteten und sich ihre Jacken, Hosen und Socken mit Geldstücken vollstopften. Ich kann kaum laufen. Bei mir fällt alles unten wieder raus. Du hättest dir deine Hosenbeine mit den Schnürsenkeln zubünden müssen. Dann verliere ich aber meine Schuhe. Schmeiß doch die alten Gurken weg. Wir kaufen dir in der Stadt ein paar neue, italienische. Ich gehe keinen Schritt mehr. Komm, reiß dich zusammen. Das Gold ist so schwer und mir ist heiß. Dort drüben gibt es einen hohen Stamm. Da können wir einen Teil der Münzen verstecken. Als die drei endlich den Stadtrand erreichten, waren ihre Taschen und Hemden um einiges leichter. Dafür blinkte es aus manchem Astloch geheimnisvoll. Und im Straßenstaub lagen wie funkelnde Tropfen unzählige Goldstücke achtlos verstreut. Ich habe Durst. Ich auch. Du hättest dir lieber einen großen Krug Malzbier wünschen sollen. Mit unserem Geld können wir tausende Krüge Malzbier kaufen. Weil die drei gerade vor einem Wirtshaus standen, spazierte Cyril selbstbewusst in den Schankraum. Anthea und Robert warteten auf einer Bank im Garten, bis ihr Bruder mit dem Malzbier aus dem Wirtshaus kam. Warum hast du bloß drei Flaschen genommen? Sag lieber erstmal Danke. Danke. Damit es klar ist, das Bier habe ich von meinem Taschengeld bezahlt. Wieso denn das? Ich habe dem Wirt ein Goldstück vor die Nase gehalten, aber er wollte es nicht nehmen. Er meinte, es sei Spielgeld. Hast du ihm nicht gesagt, dass es Gold ist? Er meinte, wegen dem einen Goldstück würde er sich nicht die Hacken ablaufen, um es irgendwo einzutauschen. Lass uns weitergehen. Woanders haben wir bestimmt mehr Glück. Ach, da hatte ich ihnen wieder etwas eingebrockt. Aber was konnte ich dafür? Für mich sah eine Münze aus wie die andere. Die Leute in den Geschäften freilich nahmen es sehr genau damit. Erst waren sie recht freundlich zu den Kindern, aber sobald diese die Münzen aus ihren Taschen zogen, wurden sie misstrauisch. Sie drehten die Geldstücke hin und her, hielten sie ans Licht, bissen mit den Zähnen darauf herum und schließlich schüttelten sie ärgerlich den Kopf. Eine Verkäuferin in einem Hutgeschäft wurde sogar so wütend, dass sie Anthea mit dem Besen zur Ladentür hinausjagte. Ja, am Ende hockten die drei verschwitzt und müde am Straßenrand. Nicht meine lumpige Ansichtskarte wollten sie mir verkaufen. Und ich hatte mich so auf die Spielzeuglokomotive gefreut. Vielleicht hätten wir erst mal nach Hause gehen und uns etwas Ordentliches anziehen sollen. Das fällt dir reichlich spät ein. Oder uns wenigstens die Hände waschen. Wir könnten es mit einem Trick versuchen. Erzähl! Sie steckten ihre Köpfe zusammen und tuschelten, sodass ich nichts verstehen konnte. Kurz darauf sah ich sie zur Tür eines Bäckerladens hineinstürmen. Hinter dem Tresen stand ein junger Gehilfe. Ehe er noch seinen Mund aufbekam, hielten Anthea, Robert und Cyril schon ein jeder 3 Rosinenbrötchen fest in ihren Händen. Ach ja, packen Sie uns bitte noch 12 Pfannkuchen in eine Tüte. Langsam, langsam. Zeigt erstmal euer Geld her. Hier haben Sie eine Guinea. Rechnen Sie es davon ab. Was soll ich tun? Hören Sie schwer? Mein Bruder hat gesagt, Sie sollen es davon abrechnen. Wovon abrechnen? Das ist eine Guinea mit ordentlichem Goldgehalt. Sie war bis vor 100 Jahren in Gebrauch. Ein Bäckerladen ist kein Museum. Ich will richtiges Geld sehen. Ich dachte, es sei richtiges Geld. Irrtum, Freundchen. Und jetzt her mit den Brötchen. Ich hab leider schon reingebissen. Ich auch. Außerdem haben wir schmutzige Hände. Raus mit euch, ihr Früchtchen, aber flott. Und was ist mit dem Wechselgeld? Das könnt ihr haben, aber auf euren Hintern. Ich wusste gar nicht, dass du so frech sein kannst. Ich war nicht frech. Ich war nur selbstbewusst. Papa sagt immer, wer selbstbewusst ist, bringt's weit im Leben. Aber wir haben gestohlen. Wir haben ordentlich bezahlt. Das Goldstück war viel mehr wert als die lumpigen Brötchen. Jetzt holen wir die Spielzeuglokomotive. Es ist schon spät am Nachmittag. Wenn wir unser Geld noch loswerden wollen, müssen wir etwas richtig Teures kaufen. Papa spart seit langem auf einen neuen Pferdewagen. Genau, wir gehen zu Mr. Peacemarsh. Der ist ein Betrüger. Der haut jeden übers Ohr, meint Mama. Na und? Wir haben es doch reichlich, oder? Keine Viertelstunde später hielt die kleine Schar vor einer Werkstatt. Bill Peacemarsh, Kutschen und Pferdewagen, verkündete ein Schild über dem Hoftor. Ohne auch nur anzuklopfen, huschten die Kinder durch das Tor. Auf dem Hof standen mehrere Karossen, manche schon mit, manche noch ohne Räder. Eine Kutsche mit roten Polstersitzen gefiel den dreien besonders. Cyril schwang sich auf den Kutschbock, Robert und Anthea probierten die Sitze aus. Was läuft denn hier ab? Guten Tag, Mr. Peacemarsh. Wir würden gerne diese Kutsche kaufen. Soll das ein Scherz sein? Unser Vater schickt uns. Er sucht einen Kutschwagen. Der hier wäre ganz nach seinem Geschmack. Tut mir leid. Der ist so gut wie verkauft. Mein Vater zahlt jeden Preis. Er ist nämlich unermesslich reich. Dann sagt eurem Vater, er soll morgen früh bei mir vorbeischauen. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Vater ist leider unabkömmlich. Die Arbeit, Sie verstehen. Deshalb hat er uns beauftragt. Der muss aber eine ganze Menge Vertrauen in euch haben. Solche Kleinigkeiten erledigen wir immer für ihn. Wie ist es eigentlich mit Pferden? Können Sie uns welche besorgen? Am besten die Pitana. Einen Kutscher benötigen wir auch. Wir würden ihn für ein Jahr im Voraus bezahlen. Das lässt sich alles regeln. Und wie lange würde das etwa dauern? Nicht länger als eine Woche. Wir können aber nur bis Sonnenuntergang warten. Ja, wo soll ich in einer knappen Stunde einen Kutscher und 2 Lipizzaner-Pferde auftreiben? Kleine Anzahlung gefällig? Im nächsten Moment hatte Cyril auch schon eine Handvoll Goldstücke aus seiner Hosentasche gezogen. Mr. Peacemarsh bekam einen roten Kopf, aber nicht vor Freude. Stimmt was nicht? Das sind Guineas aus echtem Gold. Das sehe ich selber. Warum nehmen Sie sie dann nicht? Wir haben noch viel mehr dabei. Zeig mal eure Taschen. Das fehlte noch, mich mit Diebesgut abzugeben. Es ist unser Geld. Und wo habt ihr es her, hä? Raus mit der Sprache. Aber kommt mir nicht wieder mit eurem Vater. Wir haben es aus der Sandgrube. Interessant. Dort liegt das Gold einfach so rum. Nein, in der Sandgrube lebt ein Elf. Er heißt Psami. Er kann Wünsche erfüllen. Wir können Ihnen alles genau erklären. Aber danach müssen wir nach Hause. Na dann mal los. Doch statt Anthea, Robert und Cyril zum Hoftor zu begleiten, öffnete Mr. Peacemarsh eine Holztür und stieß die Kinder eine Kellertreppe hinunter. Lassen Sie uns raus! Sie haben kein Recht, uns einzusperren! Wir werden es der Polizei erzählen! Dazu werdet ihr bald Gelegenheit haben! Da saßen sie nun in einem feuchten Keller und bibberten vor Angst. Als erster fasste Cyril wieder Mut. Er ging in dem dunklen Raum auf und ab. Was suchst du? Ein Versteck für das Gold. Hier gibt es kein Versteck. Der Keller ist ratzekal leer. Wir könnten ein Loch graben. Es sind überall Ziegelsteine im Boden. Lass es uns trotzdem probieren. Auf den Knien rutschten die Kinder auf dem Boden umher und suchten nach einem lockeren Stein. Darüber verging die Zeit. So, hier entlang, Sergeant. Ja, das sind ja Kinder. Und dazu die dreistesten Diebe und Lügner meilenweit. Wir haben nichts getan. Nun kommt erst mal heraus. Wir sind keine Diebe. Leert eure Taschen. Bitte lassen Sie uns gehen. Leert eure Taschen. Just in diesem Moment muss die Sonne untergegangen sein, denn bei mir war plötzlich Sendepause. Nichts mehr mit Vision. Ich buddelte mich rasch ans Tageslicht. Alles Gold verschwunden, nur noch plattgedrückter Sand. Ich war erleichtert. Wieso eigentlich? Was gingen mich diese Fenster und ihre vermaledeiten Wünsche an? Ich kuschelte mich in meine Schlafkuhle. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war es still. Keine Kinder weit und breit. Nun machte ich mir doch ein wenig Sorgen. Den halben Vormittag lang spazierte ich in den Dünen herum, was sonst nicht meine Art ist. Gegen Mittag erblickte ich die drei in der Ferne. Hallo, Psami. Wir konnten leider nicht früher kommen. Hat man euch in den Kerker geworfen? Wir hatten Stubenarrest. Aha. Aber wir haben so lange im Haus herumgetobt, bis Mama ihn wieder aufheben musste. Na, wie ist denn die Sache gestern ausgegangen? Ich denke, du kannst alles sehen und mithören. Nur solange der Wunsch wirkt. Danach wird es zappenduster vor meinem inneren Auge. Also ich erzähl dir, wie es war. Also zum letzten Mal, leert eure Taschen. Bitte, Sergeant, da ist nur Sand drin. Ich sehe tatsächlich nichts als Sand. Ach was, die Halunken haben das Gold inzwischen versteckt. Hier, nehmen Sie meine Laterne, Sergeant. Och, das sind ja bloß Spinnweben und Kohlenstaub. Das ist ein ganz übler Taschenspielertrick. Hauchen Sie mich mal an, Bill. Wie bitte? Ich rate Ihnen eins. Wenn Sie sich das nächste Mal besaufen... Also... Ja, dann tun Sie es diskreter. Ziehen Sie nicht unschuldige Kinder in die Sache hinein. Ich verstehe das nicht, was hier passiert ist. Sie können ja froh sein, wenn die Eltern Sie nicht wegen Freiheitsberaubung belangen. Das ist ja Hexerei hier. Ich vermute, euch ist die Wunschlust inzwischen vergangen. Nicht die Spur. Wären wir sonst hier? Ich dachte, ihr kämt auch ein bisschen wegen mir. Natürlich. Wir haben dich gern. Du bist so knuddelig und hast so niedliche Stielaugen. Und euer Wunsch? Den haben wir uns dieses Mal gut überlegt. Ha? Es war mein Einfall. Robert wünscht sich Flügel. Hm? Das ist doch ein vernünftiger Wunsch, oder? Typischer Menschenwunsch. Hab ich schon oft erfüllen müssen. Und wie ist es den Leuten ergangen? Einige sind zu hoch aufgestiegen und ins Meer geplatzt. Vor Erschöpfung? Nein, sie haben in ihrem Übermut versäumt, auf den Sonnenuntergang Acht zu geben. Wir fliegen nur ganz niedrig. Was für Flügel wünscht ihr euch denn? Insektenflügel? Fledermausflügel? Oder lieber Pinguinflügel? Keine Pinguinflügel. Das wäre Blödsinn. Seht ihr, bevor ihr euch etwas wünscht, müsst ihr euren Kopf anstrengen. Ich wünsche uns Flügel, wie die Adler sie haben. Das kitzelt. Du hast einen Buckel. Hast selber einen. Mist, mein Hemd. Meins ist auch kaputt. Mama wird toben, wenn sie das sieht. Ja, daran hättet ihr eher denken müssen. Adler tragen keine Kleider. Schaut mal, wie mein Gefieder glänzt. Pass auf, du trittst mir auf die Flügel. Guck mal, ich kann sie bewegen. Los, komm, wir machen einen Probeflug. Hopp, waren sie in der Luft. Aber ebenso schnell auch wieder auf dem Boden, wo sie lachend übereinander purzelten. Eine Stunde lang konnte ich ihren Flugübungen zuschauen. Anthea lernte am schnellsten, ihre Flügel zu beherrschen, während Robert immer wieder stürzte. Am Ende aber waren sie alle Flügge und schwangen sich in den Himmel auf. Ach, ist das schön! Wisst ihr noch, wie wir im Herbst den Zeppelin über der Stadt gesehen haben? Zeppelin fahren ist nicht halb so schön wie selber fliegen. Guckt mal, da unten läuft Mr. Peacemarsh. Soll ich ihm auf den Kopf spucken? Dein bisschen Spucke kommt niemals unten an. Schade, dass ich keine Matschtomaten dabei habe. Gerade sind zwei Kutschen zusammengestoßen. Kein Wunder, die Leute starren alle zu uns hoch. Ob sie uns für Engel halten? Dich bestimmt nicht mit deinen Hochwasserhosen. Jetzt sind wir schon über den Feldern. Sieht aus wie eine Landkarte. Dort sind lauter Spielzeugkühe. Verdammt, ich habe einen Schuh verloren. Er hat gerade ein Gewächshaus zertrümmert. Schnell weiter. Achtung, da kreist ein Bussard. Ich glaube, er will uns angreifen. Aus dem Weg! Wir sind die Stärkeren! Der hat vielleicht Augen gemacht. Dort drüben ist eine Hühnerfarm. Wollen wir Adler spielen? Ja, los! Sturzflug auf die Hühner! Ja! Ja! Achtung, der Bauer kommt. Er hat eine Schrotflinte dabei. Der spinnt wohl! Man darf doch nicht auf Engel schießen! Auch wenn wir in England sind. Die drei trieben einen Unfug nach dem anderen. Sie landeten auf Hausdächern und riefen mit Geisterstimmen in die Schornsteine hinein, wovon sich die Leute in der guten Stube fast zu Tode erschreckten. Sie tollten auf den Bäumen einer Obstplantage umher, bis der Pächter gelaufen kam. Sie machten die Kutschpferde von einer vornehmen Lady scheu, sodass diese durchgingen und die alte Dame wie ein Würfel im Knobelbecher in ihrer Karosse durcheinander geschüttelt wurde. Endlich hatten sich die Kinder ausgetobt. Müde und hungrig landeten sie auf der Plattform eines Kirchturms. Wir müssen etwas zu essen auftreiben. Mit diesen Dingern können wir uns in keinem Laden sehen lassen. Die stecken uns in den nächsten Zoo. Schade, dass keine gebratenen Tauben in der Luft herumfliegen. Fang dir ein paar Mücken. Was essen eigentlich Engel? Keine Ahnung. Vielleicht Nektar oder süße Luft? Hey, da fällt mir was ein. Vorhin, als wir am Haus des Pfarrers vorbeigeflogen sind. Stimmt, in der Speisekammer. Da war ein Tisch voller Backwerk. Stand das Fenster offen? Ich glaube ja. Wartet, ich werde nachsehen. Pass auf, dass dich niemand erwischt. Ich fliege hinten beim Friedhof lang. Nicht zu fassen. Dort liegen Fleischpasteten, Mettwürste, gekochte Zunge, Räucherfisch und sogar gebratene Tauben. Wir können uns doch nicht einfach so bedienen. Ich habe ein bisschen Geld dabei. Warte mal. Ich auch. Ich habe bloß eine blaue Glasmurmel. Eine Glasmurmel ist kein Geld. Na und? Lasst uns zusammenzählen. Das wären 5 Schillinge und 7,5 Pence. Und die Glasmurmel. Nicht gerade viel, aber immerhin. Nachdem die drei Geld und Murmel in ein Taschentuch gewickelt hatten, flogen sie gemeinsam zum Fenster der Vorratskammer. Cyril stieg vorsichtig ein und warf den anderen, die unten neben der Friedhofsmauer gelandet waren, Brot, Käse und gebratene Täubchen zu. Zuletzt griff Cyril sich noch eine große Flasche Most. Danach kehrten sie mit ihrer Beute auf den Kirchturm zurück, wo sie ein Festmahl hielten, Sonne und Aussicht genossen und sich jubelnd zu dem gelungenen Tag beglückwünschten. Nachdem sie reichlich gegessen und getrunken hatten, streckten sie sich auf dem warmen Boden zu einem kleinen Schläfchen aus. So sahen sie nicht, wie die Sonne tiefer und tiefer sank. Für mich war wieder Funkstille. Und das war mir recht. Denn ich fühlte mich nicht minder müde, als sei auch ich den ganzen Tag auf Flügeln unterwegs gewesen. Wünsche erfüllen ist Knochenarbeit. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Am folgenden Tag ließ sich niemand in der Sandgrube blicken. Erst gegen Abend kamen die drei mit hängenden Schultern. Sie berichteten, dass sie dieses Mal wirklich den ganzen Tag zu Hause hätten verbringen müssen, wegen ihrer zerrissenen Kleider und Cyrils verloren gegangenem Schuh. Nun saßen wir wieder zusammen im Sand. Und ich wollte wissen, wie die Sache auf dem Kirchturm ausgegangen sei. Wir haben ganz schön blöd geguckt, als wir aufwachten und unsere Flügel weg waren. Ja. Außerdem war es schon dunkel geworden. Und die Tür ließ sich nicht öffnen. Welche Tür? Na, die Kirchturmtür. Innen war der Riegel vorgeschoben. Ah. Wir haben so lange gerufen und gegen die Tür gewummert, bis der Pfarrer mit einer Laterne aufgetaucht ist. Der wollte natürlich wissen, was wir da oben treiben. Wir haben ihm erzählt, dass wir aus Neugier auf die Turmplattform geschlichen seien. Und später sei die Tür verriegelt gewesen. Es wäre auch alles glatt gegangen, ohne diese blöde Mostflasche. Cyril hatte sie sich unters Hemd gesteckt. Aber auf der Turmstiege ist sie ihm rausgerutscht und die Holztreppe runtergepoltert. Da ist dem Pfarrer ein Licht aufgegangen. Wegen der Vorratskammer, weißt du? Hä? Er hat uns als Diebe beschimpft. Hä? Hattet ihr ihm nicht das Geld hingelegt? Er hat nur böse gelacht und gefragt, ob wir wirklich glaubten, dass 5 Schillinge und 7,5 Pence auch nur annähernd ausreichten. Überhaupt sei es keine Art, sich heimlich in fremden Vorratskammern zu bedienen. Wir hätten ihn vorher fragen müssen. Wir waren ganz schön in der Zwickmühle, denn von unseren Flügeln wollten wir ihm nichts erzählen. Oh. Aber dann ist er auf einmal freundlicher geworden. Rate mal, was ihn umgestimmt hat. Keine Ahnung. Meine blaue Glasmurmel. Er hat uns sogar noch mit der Kutsche nach Hause gebracht. Mama war ganz bleich vor Angst. Sie wollte gerade zur Polizei gehen und uns als vermisst melden. Naja, und heute gab es eben mal wieder Stubenarrest. Nachdem sie alles erzählt hatten, fragte ich die drei, ob sie noch einen Wunsch hätten. Wenn ja, müssten sie sich beeilen. Doch weder Anthea noch Robert oder Cyril hatten Lust dazu. Ich glaube, sie brauchten eine Verschnaufpause. So versank die Sonne und wunschlos ging der Tag zur Neige. Vielleicht kommen sie allmählich zur Vernunft, dachte ich. Pustekuchen. Am nächsten Tag wünschte Cyril sich eine Ritterburg in meine Sandgrube hinein. Und als ob das nicht reichte, musste es auch noch eine belagerte Burg sein. Die Belagerer waren nicht von Pappe. Mit Rammböcken versuchten sie, die Burg zu erstürmen. Die drei Verteidiger wehrten sich wacker. Sie warfen Tische, Kommoden, Rüstungen, eiserne Bratpfannen und was sie sonst noch alles fanden, aus den Burgfenstern nach den Angreifern. Holt ein paar Eimer kaltes Wasser, schnell! Heißes Pech wäre besser. Wasser geht auch. Davon rosten die Rüstungen. Ha, meine Bratpfanne hat getroffen! Da habt ihr eure Dusche! Erst die sinkende Sonne erlöste sie aus ihrer Notlage. Doch beim nächsten Wunsch wurde es richtig brenzlig. Robert hatte sich eine Begegnung mit Indianern, wie sie im Buche stünden, gewünscht. Ich weiß ja nicht, was für Indianer in seinen Büchern stehen. Diese jedenfalls waren von der übleren Sorte. Statt der Friedenspfeife hatten sie das Kriegsbeil dabei. Sie fesselten die Kinder und tanzten mit blitzenden Messern um sie herum. Was wollen die von uns? Bewasche und du Indianer-Experte. Unsere Skype natürlich. Meine schönen Haare gebe ich nicht her. Vielleicht können wir ein Tauschgeschäft machen. Was willst du denn tauschen? Mama hat zu Hause Perücken im Schrank. Mit Perücken werden die sich nicht zufrieden geben. Inzwischen schickte der Häuptling einige Krieger aus, um Holz für einen Marterpfahl zu schlagen. Stunden später kehrten sie zurück, ohne auch nur ein Stöcklein in den Dünen gefunden zu haben. Außer sich vor Wut schleuderte der große Häuptling seine Streitaxt in die Luft und schrie: »Fluch über dieses fremde Land, wo es an Holz mangelt, um die Bleichgesichter zu rösten! Oh, ich wünschte, wir wären wieder in unseren heimischen Jagdgründen!« Na, diesen Wunsch habe ich ihm gern erfüllt. Und Anthea, Der waren zwei Brüder nicht genug. Da wünschte sie sich noch einen dritten als Baby. Das war zwar ein völlig ungefährlicher, aber dafür höchst anstrengender Wunsch. Entfia konnte das Baby nicht einfach mit nach Hause nehmen. Was hätte die Mutter dazu gesagt? Also musste sie ein Fläschchen mit Milch besorgen und ein Töpfchen voll süßem Brei. Versuch es mit Schuggeln. Mach ich doch schon. Vielleicht hat es Bauchweh. Kleine Kinder haben oft Bauchweh. Ich glaube, es hat die Hosen voll. Jetzt rieche ich es auch. Wie geht's? Was mich betrifft, so habe ich meine Nase da nicht reingesteckt und bin lieber ein wenig spazieren gegangen. Auf diese Weise vergingen 2 Wochen. Ich wurde von Tag zu Tag schwächer. Ich lag erschöpft im Sand und konnte kaum noch meine Stielaugenlider bewegen. Hey, Psami, was ist los mit dir? Ich fühle mich wie ein ausgeleierter Handschuh. So siehst du auch aus. Danke für das Kompliment. Bist du krank? Nein, nur völlig ausgelaugt. Wovon? Von eurer ständigen Wünscherei. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Warum musst du dich denn auch immer so weit aufblasen? Und es ist eine magische Handlung, die kann ich nicht einfach weglassen. Seid ihr wenigstens zufrieden mit euren Wünschen? Ehrlich gesagt, nein. Es ist alles gründlich schiefgelaufen. Wir haben uns was gewünscht und dann ist etwas ganz anderes dabei herausgekommen. Ein Wunsch ist wie eine Truhe mit vielen geheimen Fächern. Hatten die Leute früher auch so ein Pech mit ihren Wünschen? Früher haben sich die Leute handfeste Dinge gewünscht. Mammuts zum Essen, eine Salbe für einen wunden Fuß, einen Tag schönes Wetter für die Feldarbeit. Ich fürchte, ihr müsst das Wünschen erst noch lernen. Oder ihr lasst es lieber sein. Wir werden es bestimmt sein lassen. Aber kannst du uns noch einen letzten Wunsch erfüllen? Einen allerletzten? Versprochen. Ja. Morgen fängt die Schule wieder an. Ja. Dann werden wir keine Zeit mehr haben, um herzukommen. Ich hoffe, ich bringe noch die Kraft für diesen letzten Wunsch auf. Es ist nur ein klitzekleiner. Oh. Eigentlich gar nichts Besonderes. Oh. Wir haben Mama in letzter Zeit so viel Ärger gemacht und möchten, dass sie uns wieder gern hat. Gut, dann sprecht ihn aus. Darf ich ihn aussprechen? Meinetwegen. Ich wünsche, dass unsere Mama und alle Leute in der Stadt uns wahnsinnig gern haben. Halt, das mit den Leuten in der Stadt war nicht abgesprochen. Zu spät, euer Wunsch wirkt schon. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt wieder passiert. Die erste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten. Während die Kinder auf dem kürzesten Weg nach Hause rannten, lief ihnen der Bäckerjunge mit einem Korb frischer Brote über den Weg. Warum kommt ihr nicht mehr zu mir in den Bäckerladen? Wie was? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich nach euch sehne. Jeden Tag backe ich extra süße Pfannkuchen, nur für euch. Hier, nehmt diese Brezeln. Danke, aber wir haben gar keinen Hunger. Ihr macht mich glücklich, wenn ihr sie nehmt. Also gut, aber jetzt müssen wir weiter. Aber der Bäckerjunge lief ihnen nach wie ein kleiner Hund. Da kam auch Mr. Peasemarsh angestapft. Oh Kinder, wie ich mich vor euch schäme. Wie kann ich das Unrecht nur wieder gut machen? Soll ich euch die Kutsche schenken? Wir wollen sie nicht mal geschenkt. Weil sie so böse waren. Mir bricht das Herz. Ich tue alles, wenn ich euch dafür gern haben darf. Seht, wie ich mich bestrafe. Damit begann Mr. Peasemarsh, sich links und rechts schallende Ohrfeigen zu versetzen. Jawohl, schlagen Sie sich nur recht hart, Sie Schurke. Welch Schande, diese süßen Kindlein in ein feuchtes Verlies zu sperren. Oh, kommt an meine Polizistenbrust, ihr Goldtäubchen. Doch bevor der Sergeant seine Drohung wahrmachen konnte, hatten die drei ihr Haus erreicht. Mach schnell auf, Mama. Das seid ihr ja, meine Engelchen. Mama, die wollen uns alle abknutschen. Oh, keinen Schritt näher, meine Herren. Hinter dieser Schwelle waltet Die Mutterliebe. Mama hat's auch erwischt. Ich will ihnen doch nur meine Brote schenken. Und ich reiße mir Haar und Bart aus wie ein einziges Lächeln dieser Götterkinder. Gnädige Frau, ich möchte Ihre lieben Kleinen auf der Stelle adoptieren. Sie haben Glück, Sergeant, dass mein Mann auf Reisen ist. Sonst würde er Ihnen ordentlich den Marsch blasen. Lassen Sie uns ein. Lassen Sie uns ein. Wir vergehen vor Sehnsucht. Anthea, Robert und Cyril schleppten Stühle, Tische und Truhen herbei, um die Wohnungstür zu verbarrikadieren. Was seid ihr klug, meine Herzchen. Lasst euch küssen. Mama, die Lage ist ernst. Das war sie wirklich. Der Bäckerjunge hatte ein offenes Fenster im ersten Stock erspäht und versuchte am Abflussrohr hochzuklettern. Ich back mit euch Kuchen, Geburtstagskuchen. Zum Glück brach es ab. Mir bricht das Herz. Mr. Peasemarsh rutschte wie ein Büßer auf den Knien im Garten umher und heulte entsetzlich. Und der Sergeant versuchte mit seinem Gummiknüppel die Tür aufzubrechen. Inzwischen kamen auch schon die ersten Nachbarn gelaufen. Ihre Augen funkelten vor Liebe. Einige hatten Geschenke mitgebracht. Auch der Pfarrer war gekommen, beladen mit Würstchen und Schinken. Meine lieben Kinderlein, es tut mir so wahnsinnig leid. Kinder, es Im Haus mussten Anthea, Robert und Cyril allerlei über sich ergehen lassen. Mal wollte die Mutter sie küssen, mal streicheln, mal knuddeln. Sie kämmte Anthea ständig die Haare, wiegte Robert wie ein Baby auf ihrem Schoß, untersuchte Cyrils Arme und Hände und klagte bei jeder Schramme, die sie fand. Zum Mittag brannte der Braten im Küchenherd an, weil die Mutter in einem Fort ihre Kinder umarmen musste. Draußen jedoch war bereits die halbe Stadt versammelt. Ganz außer sich vor Liebeskummer hatten ein paar Männer einen Holzmast geholt und begannen nun mit dem Mast ins Rambock. Was ist das? Ein Rambock? Gegen die Tür anzurennen. Mein Gott, Sie haben einen Rambock, Kinder! Sie haben einen Rambock! Wir müssen einen Ausbruch wagen. Alle Fenster sind umstellt. Wir schütten Wasser auf die Leute. Und so wurde es gemacht. Erst lockte Anthea die Mutter ins Kinderzimmer und sperrte sie ein. Meine Herzchen! Dann half sie ihren Brüdern, Wassereimer zu füllen, die sie aus den Fenstern kippten. Die Leute quietschten vor Vergnügen und spritzten sich gegenseitig voll. Den Kindern jedoch gelang es, in dem Durcheinander durch den Garten zu entwischen. Kurz darauf sah ich sie gerannt kommen. Psami, mach bitte unseren Wunsch rückgängig. Die zerreißen sonst in der Luft. Bitte, Psami. Was blieb mir anderes übrig? Eine unübersehbare Menschenmenge war ihnen dicht auf den Fersen. Meinem letzten Quäntchen Kraft blies ich mich nochmal geringfügig auf. Hier seid ihr. Ich suche euch überall. Was ist denn das für ein Tier dort? Hoffentlich hat es nicht die Tollwut. Und wieso laufen euch die ganzen Leute nach? Ich laufe niemandem nach. Ich trage Brote aus. Ich mache meinen Verdauungsspaziergang, Lady. Und ich bin auf Streife. Bürger, lösen Sie sich auf der Stelle auf. Unerlaubte Versammlungen sind verboten. Kommt nach Hause. Das Essen ist längst fertig. Gleich, Mama. Nur noch einen Moment. Bist du böse auf uns, Psami? Da habt ihr was Schönes angerichtet. Eine halbe Million Menschen haben mich gesehen. Jetzt werde ich keinen Moment Ruhe finden. Alle Leute werden herkommen und sich die dümmsten, nutzlosesten und schädlichsten Sachen wünschen. Dann wünsche ich mir, dass sich alle Leute auf der Stelle vergessen. Ich kann nicht mehr. Versuche es. Ich bin am Ende. Nur noch eine Hülle. Ein Schlapperschlauch. Was sollen wir tun? Versucht es selber. Wir? Zuerst holt ihr ganz tief Luft. Macht eure Lungen zu Ballons. Dann haltet ihr die Luft kurz an und lasst sie sachte aus euch herausströmen. Denkt dabei fest an den Wunsch, den ich euch vorspreche. Seid ihr bereit? Ja. Ich wünsche mir, dass der heutige Tag und auch die vorherigen vergessen, verweht, wie nie gewesen sind. Die Kinder holten tief Luft, hielten sie kurz an, ließen sie ausströmen. Offenbar ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Denn ich habe Anthea, Robert und Cyril nicht wiedergesehen. Selbst die Leute, die hier den Sand ausgebuddelt haben, sind nicht mehr gekommen. Die Grube ist längst zusammengesackt. Wind weht über den Dünen. Das Heidekraut sprießt. Ich bin wieder rund und gesund. Es fehlt mir an nichts. Stöße den ganzen Tag vor mich hin. Nur zur Dämmerstunde werde ich immer ein bisschen schwermütig. Dann denke ich an die drei. Ob sie wohl manchmal von mir träumen? Sandelf. Hörspiel für Kinder von Mario Göpfert. Nach der Erzählung von Edith Nesbitt. Musik Jakob Diehl. Es sprachen Sandelf Boris Aljinovic, Anthea Anna Hutmann, Cyril Win Lauritz Engeholm, Robert, Anton Kurt, Bäckerjunge, Janusz Kotzai, Mr. Peace Marsh, Rainer Schöne, Mutter, Conny Wolter, Polizist, Axel Wandke. Ton, Bernd Friebel, Barbara Zwirner. Regieassistenz, Roman Neumann. Regie, Klaus-Michael Klingsporn. Produktion, Deutschlandradio Kultur 2009. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann.